nach Calexico aus den Staaten, eben Mogwai aus dem schottischen Glasgow. Bald soll der Nachfolger zu ihrem letzten Album Come On Die Young erscheinen. Das ist dann auch an der Zeit. Das letzte erschien immerhin schon im Frühjahr 99. Mogwai-Stücke sind nicht grundsätzlich alle so langsam wie das von eben Cody, aber sie können das sehr gut. Um solche Stücke langsam hinzukriegen, muss viel zusammenpassen. Wichtig besonders, dass die Intensität nie nachlässt. Die Musiker müssen alle immer viel geben, aufeinander hören, dabei nicht schneller werden. Alles das ist gar nicht so einfach. Bestimmte Rockbands können das ja auch grandios. Cody Ean, St. Vitus, früher Black Sabbath, zerdehnter Metal, die Fähigkeit, extrem langsam zu spielen. Wenn der Soundcheck 6 Stunden lang wäre, hätte ich diesen ganzen Bereich auch abgedeckt. Hier aber noch ein Beispiel dafür, wie sich einer mit Sounds aus dem Computer, mit Samples und digitalen Klangfetzen ganz viel Zeit lässt. Vladislav Delay, sein Album Anima, ist ein einziger durchgängiger Track, über 60 Minuten. Bei uns vielleicht so gute 10 daraus. Vladislav Delay.